Nachtflug. Radio, Radio Merz. Bitte nehmen Sie von dieser Durchsage den Ihnen entsprechenden Abstand. Multiplizieren Sie diesen wahlweise mit folgenden Preisen. Erstens 3 ungelebte Leben, zweitens 2 ungelebte Leben, drittens 1 ungelebtes Leben. Damit erheben Sie nun einen Ihnen angemessenen Glaubenssatz zum Dreieck und erhalten die Ihnen zustehende Würde. Wenn Sie uns diese in den ersten 3 Wochen nach dem Empfang auf einer Postkarte zuschicken, nehmen Sie an der Live-Übertragung der Reihe jedem das Seine teil und erhalten ein Los, das Sie zum Verzicht auf die Ziehung berechtigt. Vergessen Sie nicht, für welchen Preis Sie sich entschieden haben. Er winkt. Zum 100. Geburtstag von Kurt Schwitters hat die tödliche Doris die wichtigsten Lebensdaten des Künstlers für sie zusammengestellt. Kurt Schwitters wurde am 20. Juni 1887 in Hannover geboren. In der niedersächsischen Hauptstadt verlebte er den Großteil seines Lebens. Schwitters gilt heute als einer der wichtigsten Künstler der Dada-Bewegung, obwohl er als Einzelfigur durchaus eine eigene Rolle spielte. Nach dem Abschluss des Realgymnasiums Hannover mit dem Abitur studierte er zunächst ein Jahr in der Kunstgewerbeschule Hannover, um schließlich auf die Königlich Sächsische Akademie der Künste in Dresden zu gehen. Seine Heirat mit Helmer Fischer 1915, der Ausübung verschiedenster Tätigkeiten und Reisen, folgte 1918 noch einmal ein einjähriges Studium, Architektur, an der Technischen Hochschule Hannover. Bereits 1919 schuf Schwitters sein erstes Märzbild, dessen darin auftauchender Begriff März, ein Fragment des Wortes Commerzbank, in seinem zukünftigen Schaffen eine zentrale Bedeutung bekommen sollte. Im selben Jahr veröffentlichte der Verleger Paul Stegemann aus Hannover Kurt Schwitters Gedichtband Anna Blume. In den folgenden Jahren folgten viele Ausstellungen mit Werken des Künstlers im In- und Ausland, zahllose Publikationen und Auftritte, unter anderem mit der berühmten Ursonate. Um 1923 fing Schwitters mit dem ersten Märzbau an, welcher 1943 zerstört wurde. Zahlreiche Reisen führten ihn nach Holland, in die Mittelmeerregionen und durch Norwegen, einschließlich Spitzbergen. Das Land, in das er schließlich im Januar 1937 emigrierte. In diesem Jahr wurden seine Arbeiten in Deutschland unter der Bezeichnung »Vollendeter Wahnsinn« in der Ausstellung »Entartete Kunst« einem breiten Publikum vorgeführt, während seine Bilder aus den öffentlichen Sammlungen entfernt wurden. In der Emigration entstanden je ein Märzbau in Lusaka bei Oslo und ein Märzbau auf dem Gelände der Cylinders Farm in England. Kurt Schwitters starb am 8. Januar 1948 in Kendal, England, an Herzversagen. Wir senden jetzt eine Schweigeminute von der tödlichen Doris für Kurt Schwitters. In dieser Zeit unterhalten wir Sie mit Musik. Ein Kästchen, ein Schnürchen, ein Häschen, viel Öhrchen, sie rufen zum Tanz. Verliebte Pärchen. Ein Kästchen. Ein Schnürchen. Tango Hanomag, eine Suite für Kurt Switters. Mona D. unterwegs, Doppelpunkt. Hallo, hallo, Frau Schnickenpist, die obenso wie ebenso vier Mumien drei Gröschen küsst. Drum Pharaon, Bier Pharaon mit der Pist. Und an der nächsten Kreuzung, Doppelpunkt, da schlief im Charme der Pinakothek der tiefe Wurm in Lunas Tonschoß und war ein Stiefsohn von Blum und Schallhaus. Sein Horn im Schlaf war Asiens Schraffur, rief der Lehmkloß zum Saloon, ließ mal Apokryph Anomalie. Na, Monat schon bis Sodamos, Schlapphut bis unentrinnbar, O Lisa Puma im Schiefer, O Trumm von Krisenborromäus Schwerfall, bis dato Newtons Schwimmkatheter, O schiefe Mona D., O Limes von Tambur. Und am Brenner im Schnee, Doppelpunkt, frasst Windel weiß Hauts Maul hinauf des Findel, ins weiche Lu geht's Fleurio Crispindel zum Schindel. Beins Ornament der Ügelflamm fällt's Winsel map int Onomap Grenäbel. Frasst Winsel weich in Fidel. Sphinx diktir Witterbalken, Doppelpunkt. Nemo zore petentitz notizen. Menos jetzt not tut core pace. Nico glitzer in Tapen und Uzen. Tamnitzam hat anderweitig schwarz. Dem auf Noten ätzen Pulverfanz. Eismirna, bloß Novizen lesen Pipondenzen. Eines Riesenklebes. Also Spanzenpeck von Rehhörnern. Nachgerade hier an Lebhutzen Kelb, tut's nachgerade Schnurlund an hier. Sitz der Flächen, Memo Funks Exit. Retina H, zwischt Bubikon nach. Kentrale Blätzertrum, H. Ezian. Anton Legumi, tut Snekvar Hoimu. Mome Chore, nischen Zwuschpetitz. Rebusch hat Fenewischen Antu. Und an Alma Jaluzias Hinterfottenpalluzination, Doppelpunkt. Blotterdidum, Radioskopö. Kelle di schnu, Hämorrhagie. Denn pam, o am Ende des Fotels hat helle Luzin, des Demauna in. Test iku, Harschadelbrecken kühl. Mai municum, rille di pango, dume di blot, Luciferol, pardon, du orale Flätigkeit, bis kusch ebenso. Aber der Brillmu hat langen Schlango von Rückhals Haluzi. Und an Feldkeruzer der Töff, Doppelpunkt, arme Knien zogen, die zu Lasten gehen, wes ihr Lipton Schuhu Forse auf La Minor, Ämis Wolche Fenice Honda Papini an, Dergul Span Zeloten, Impler Muos Iden. Iden Vuit de Pimdar, Lasurin der Pfalz, Apis Ibn Schinkel, Ben Antra zieht aus. Gurgubehum Stegel, Kuant Pi Yama Meer, Umigrumsch Nitterbei, fällt Kiruza im Ärmel. Und wieder alle zusammen, Doppelpunkt, Geranion, Kapsunion, die Eviso, Frau Schnücken püst, vier Mumion, drei Grüschen küsst. Drum Pharaon, Bier Pharaon, Bier Pharaon, Mütter püst. Ist ja alles super gut, ne? Ja, ist ja alles super gut, ne? Ja, ist ja alles super gut, ne? Ja, ist ja alles super gut, ne? Ja, ist ja alles super gut, ne? Ja, ist ja alles super gut, ne? Ja, ist ja alles super gut, ne? Ja, ist ja alles super gut, ne? Ja, ist ja alles super gut, ne? Ja, ist ja alles super gut, ne? Ja, ist ja alles super gut, ne? Ja, ist ja alles super gut, ne? Meiner 27 Sinne, ich liebe dir. Du deiner, dich dir, ich dir, du mir, wir. Das gehört beiläufig nicht hierher. Wer bist du, ungezähltes Frauenzimmer? Du bist du? Die Menschen sagen, du wärest. Lass sie sagen, sie wissen nicht, wie der Kirchturm steht. Du trägst den Hut auf deinen Füßen und wanderst auf die Hände. Auf den Händen wandert. Hallo, deine roten Kleider in weiße Falten zersägt. Rot liebe ich Anna Blume, rot liebe ich dir. Du deiner, dich dir, ich dir, du mir, wir. Das gehört beiläufig in die kalte Glut. Rote Blume, rote Anna Blume, wie sagen die Menschen? Preisfrage. Erstens, Anna Blume hat einen Vogel. Zweitens, Anna Blume ist rot. Drittens, welche Farbe hat der Vogel? Blau ist die Farbe deines gelben Haares. Rot ist das Gehirn deines grünen Vogels. Du schlichtes Mädchen im Alltagskleid, du liebes grünes Tier, ich liebe dir. Du deiner, dich dir, ich dir, du mir, wir. Das gehört beiläufig in die Glutenkiste. Anna Blume, Anna. Eine Name, ich träufte deinen Namen. Dein Name tropft wie weiches Rinderfleisch. Weißt du es, Anna? Weißt du es schon? Man kann dich auch von hinten lesen. Und du, du herrlichste von allen, du bist von hinten wie von vorne. A-N-N-A. Rinderfleisch, Träufel, Streicheln vor meinem Rücken. Anna Blume. Du tropfest dir, ich liebe dir. Der Bebe, der Bebe, fünfe. Der Bebe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe, fünfe Was ist da da? Eimer. Heute starb sanft nach langer geduldigem Leiden plötzlich, unter Knochen das Gehirn überwälzt 4000, mein lieber Mann, unser guter Vater, Mutter, Großmutter, Urgroßmutter, Sohn und Tochter. Herr Lagerist Wilhelm Maria Christine Glotzauge, Klammeraffe. Sie war ein treuer Beamter und stets bemüht, seine Geschäfte zu unserer Zufriedenheit zu führen. Das ist die Zwiebel. Behauptungen wie die, dass ich nur mit einem Hemde bekleidet in den Baum gestiegen sei und dort den Taifun gelesen habe, sind unwahr. Glaubensbekenntnis. Ich glaube an ein Kalb. Ich glaube auch an zwei Kälber. Ich glaube, dass jedes Kalb ein Hirn hat. Ich bin überzeugt, dass man Kälber schlachten kann. Ich glaube an eine Henne. Ich glaube auch an zwei Hennen. Ich glaube, dass jede Henne aus einem Ei geschlüpft ist. Ich glaube fest, dass Hennen Eier legen. Ich glaube auch, dass eine Henne zwei Eier legen kann. Ich bin überzeugt, dass es eine Zwiebel gibt. Ich glaube, dass man eine Zwiebel teilen kann. Ich halte es für möglich, dass man dabei weinen muss. Ich glaube an die Kuh. Ich glaube, dass Kühe Milch haben. Ich glaube fest, dass man sie melken kann. Ich bin überzeugt, dass man durch Stampfen Butter gewinnt. Ich glaube an die Zeit dabei. Ich glaube an eine Menge von 3 Dekagramm Butter. Ich glaube, dass man 2 Schädel spalten und ihnen das Hirn entnehmen kann. Ich glaube, dass man die Hirne wäscht, abzieht und hackt. Ja, hackt. Ich glaube an die Geburt des Feuers und an die eilige Flamme, die wärmt. Ich glaube an den Herd als den Geburtsort des Feuers und an die Pfanne, die die Flamme wärmt und erhitzt. Ich bin überzeugt, dass die Butter darin zerrinnt und die Zwiebel in der flüssigen Butter anläuft. Ich glaube fest, dass man die halbe Zwiebel zuvor in noch kleinere Stücke zerteilen konnte. Es würde mich wundern, wenn man das Hirn nicht dazugeben könnte, und es würde mich wundern, wenn es dabei nicht durchröstete. Ich glaube, dass sich über alles die beiden Eier schlagen lassen. Ich glaube auch, dass man die Pfanne vom Feuer nehmen kann, wenn die Eier halb gestockt sind. Ich glaube ferner, dass man das Ganze mit Schnittlauch bestreuen kann, denn ich glaube fest, dass es den Schnittlauch gibt. Ich bin überzeugt, dass ihnen das Gericht bekommen wird. Jesus Christ. What the hell is that? I don't know. It's horrible, isn't it? Well, it's making me feel sick. It's disgusting. It is disgusting. Well, why don't you do something about it? Why don't you get it out of here? Isn't there any way you can get rid of it? I'm not gonna touch it. Oh, God. I'm not touching it. It's filthy. It stinks. Well, we're gonna have to smell it for the rest of the goddamn night if you don't get rid of it. It stinks. I'm not touching it. Well, what am I supposed to do about it? I'm not gonna touch it. I'm not. Well, filthy. It's disgusting. Just get it out of here. It's no big deal. Jesus, just go on, get rid of it. Where do you want me to put it? I don't know. What do you want me to? Well, just throw it outside. I don't know. I don't care. Just put it out the door or something. Just get rid of it. Go on. What are you waiting for? I kind of like it now. What? What? Yeah, is it starting to grow on you or something? Yeah. God. Yeah, I'm beginning to grow attached to it. It's, once you get used to the smell, it's. Lauf mit was tun, Kuckuck, Kuckuck, neck nirbst du, nun es naht. Auf der Straße begegneten einander zwei Herren, die sich nicht kannten. Zufällig streifte der eine den anderen mit dem Ärmel. Da sagte der andere leise, aber vernehmlich: Esel. Idiot, antwortete der eine. Da sagte der andere wieder: Sie Lümmel, Lulatsch, Lumich, Schwein, Sie Schwein, Sie gemeines Schwein, Sie Hanswurst, Sie Trottel, Sie blödes Aas, Sie Rindskaffer, Sie lause Aas. Was? Antwortete der eine. Und Sie wollen jetzt immer noch ein gebildeter Mensch sein? In meinen Augen sind Sie ein Idiot. Sie Idiot, ein Luffen, Sie Luffen, ein Schwein, Sie Schwein, ein Hund, Sie Hund, ein Affe, Sie Affe. Plötzlich sagte der andere: Sie Riesenidiot, Ziffi, Ludewig, Klamottenede, Kastanienfritze, Armloch, Sie Armloch. Was? Antwortete der eine. Sie sind ein Flohjäger, Sie Flohjäger, Hundeknochen, Hundeblut, saudummes Luder, blöder Hengst, Schnapsnase, Sie Schnapsnase, Butcher, Sie gemeine Schnapsnase. Plötzlich sagte der andere wieder: Dämliches Rindviech. Darauf antwortete der eine: Pröppel, Insurgent, Sie Insurgent, Sie. Plötzlich sagte der andere wieder: Knirps, Insekt, Schurke, wie sich dieser Laubfrosch bläht. Darauf antwortete der eine: Armselige Wanze, Beutelschneider, du, was? Sagte der andere plötzlich: Du? Du? Du? Bin ich dein Hausknecht? Hört ihn doch, den Kalbskopf, ich platze vor Lachen. Darauf antwortete der eine: Elender Prahlhans. Plötzlich sagte der andere: Feiger Schurke. Da sagte der eine: Pardon, ich habe ganz vergessen, Sie meiner Braut vorzustellen. Plötzlich sagte der andere: Dabei fällt mir ein, ich habe meinen Namen noch gar nicht genannt. Ich heiße Meier. Darauf sagte der eine: Ebenfalls Meier, Vorsitzender des Vereins zur Veredelung der Hunderassen. Plötzlich sagte der andere Meier: Wollen Sie nicht in unseren Club zur Verbesserung der Kultur eintreten? Sie sind unser Mann. Sie sind ein edler Mensch. Darauf antwortete der eine Meier: Ich schätze mich außerordentlich glücklich, einen Menschen wie Sie kennengelernt zu haben. Ich und mein Hund treten gern Ihrem Club bei. Darauf begaben sich beide Herren mit Hund und Braut ins Clublokal zur Verbesserung der Kultur. Ich finde sie einfach sehr erotisch. Sie sind rund, kühl. Geschmeidig, schön anzufassen. Ich denke, dass die einen größeren Reiz haben. Etwas, was man nicht benennen kann, was man nur fühlen kann. Kühl vor allen Dingen, angenehm kühl. Ist das eigentlich verboten? Es ist verboten, jawohl. Wir schreiten ein zum Teil und sagen den Leuten, dass es verboten ist, aber bei der heutigen Überfüllung, bei zwei Personen, ist das unmöglich. Es ist zwar tot erstmal gut, aber das, was der Mann oder der Mensch, der das so gearbeitet hat, der hat da auch ein Leben, auch eine Form reingebracht. Sie fassen ja gerade eine andere Figur von Arp an. Warum wollen Sie das Objekt von ihm berühren? Weil ich den Klang sehen möchte, wenn man so sagen will. Den Klang sehen? Ja. Mit den Händen? Ja, mit den Ohren. Den Ohren, also darauf klopfen. Ja, genau. Ich weiß, ob das hohl ist oder ob das fester Gegenstand ist. Was für einen Klang gibt das? Sie hörten den Klang einer Skulptur von Hans Arp. Yeah. unterschaukelt. Hey, der Flüten sagt der Flüten. Ein Tomelier wie ein Stoff. Ein der Blitzen sagt der Klütz. Hey, ich bleib noch Stoff mit der Ach. Ballone. Ballone bei deinem Stritz mit seinen Elten sagt der Hüten. Ein der Stoff. Mit seiner Klatsch! Ey! Der Stratz mit den Gedanken da! In seiner Tratsch mit den Gedanken! Meine Täter wieder strafen! Die strafen! Sie strafen! Monolog eines Schweines. Ich bin ein Schwein. Wisst ihr, was das bedeutet, so ganz aus seines Herzens Grunde Schwein zu sein? Ich bin ein Schwein. Die Welt ist nichts als ich. Ich bin ein Schwein. Ich fühle wie ein Schwein. Ich fühle, dass das alles nur bestimmt ist, Schweinen zu gefallen. Denn warum ist das Wasser so voll Schlamm, dass es der Seele eines Schweins entgegenstinkt? Und zarte Düfte trautes Hoffen der ersten Liebe goldene Zeit. Ich bin ein Schwein, mein Auge ist klein. Aus! Neiner Strotten, Teiten der Welten! Wir müssen den Gürtel enger schnallen. Ein Winkel! Lassen Sie mich den Anfang machen, mein Führer. Ah, Hering. Püppchen, Hering. Bismarck, der Führer Hering. Wendet sich an den Kriegsminister, Feldmarschall Hering. Bis ein Hülten, sagt der Blärten. Ah, von der harten Sicht der Gelder Hülten. Ein Hering. Gorbitsch. Er begrüßt den Aufklärungs- und Propagandaminister Dr. Gorbitsch. Hering und Herr Gorbitsch. Ah, Hering schütten smelten fein vom Gorbitsch und Gorbitsch schütten smelten fein vom Hering. Hering und Gorbitsch. Seine Exzellenz erinnert an die Kampfzeit der Bewegung, in der ihm diese beiden alten Kämpfer treu zur Seite standen. Das ist und der Stretz. Wilde Flüten sagt der Flüten, sind der Weiner Hütten. Ein der Stritz mit seiner Glüten sagt der Flirten. Einzig Spitzensekt, einzig Strittensucht, einzig Strittensekt, und der Alter... Genau, Schwellstutz mit Zettelsekt. Ah, und die Herrien, Mädchen. Ah, die Herrien Mädchen. Ah, die Delikatessen mit der Schön, und der Flexen mit der Stress. Ah, und der Ulstein mit der Muss. Ah, der Muss von der Kinderkatzenjammer. Der Katzenjammer mit der guten Sekt, der Hitzweiten, weiten Dotten, guten Sekt, hey, der Blüten sagt der Klärten. Wir sehen, der Herien und na, der Tschuten. Der Tschuten. Und der Stift, der Sauerkraut mit der Tschuten. Und der Leberwurst mit der Tschuten. Ey, der Flüten sagt Alter mit der Tschuten. Ey, der Flüten sagt der Klärten. Und der Strengelchen mit der Flüten sagt der Flüten. Und der Blätzen sagt der Helden. Besick, besack. Der Tschuten. Und der Tschuten. Liebes Breuer, Datum das Poststempel. Haben gefunden, großes Frau für Ihnen. Ist 227,4 Kubikmeter groß. Hat Brüste. Jeder 2 Zentner netto. Werden schon wissen. Habe mein Schmerz bereits an ihr zerweint. Yusuf Abo dergleichen. Versuchen Sie keine Attentat auf wir. Haben wir nur Qualität unter uns untergesucht. Können Schmerz überall an ihr zerweinen, an jede Stelle. Ist Frau so breit, braucht für sich allein 3 Stühle von Bauhaus. Müssen starkes Stuhl sein. Hat Frau hier auch starkes Stuhl? Immer schon. Werden schon wissen. Muss neues Stuhl mit rotes und blaues Glas sein. Gedeckt, damit ständig können den Waden sehen von Meister Albers. Werden schon wissen. Heißt dicke Irma. Impresario ist schon da. Kilometergebühren sind extra zu bezahlen. Hat zarte Seele, süßes Hoffen, der erste Liebe, goldenes Zeit. Werden schon wissen. Ist von oben bis unten tätowiert. Auf Brust Rosenbouquet, in Rose ein Auge. Hinten auf Po Porträt Kaiser Wilhelms. Dann Mohammed, Isis und Osiris. lässt sich zurzeit gerade Yusuf Abos Bildnis auf rechter Oberschenkel tätowieren. Linker Oberschenkel ist für sie noch frei. Wir werden schon wissen. Großes Frau ist noch unberührt. Bitte Nachricht, ob passt oder weitersuchen sollen. Telegramm folgt stundenlang. Wenn nicht dick genug, kann durch Spezialist Eiermann gemästet werden mit Pneumothorax. Werden schon wissen. Internationale Eulichkeit. Einmal waren drei Katzen in der Versammlung der Eulen, die einen Verein zur Pflege der allgemeinen Eulichkeit geschlossen hatten. Zu diesem Behuf hatten sie in der ganzen Welt Auslandsmissionen. Und heute waren auf der Durchreise die singenden Ziegen aus Zigerien da und sangen zur Erbauung der Eulen. Sie sangen in durchaus ziegigen Tönen. Und es kam den Katzen vor, als ob es sich hier um eine großzügige Propaganda der allgemeinen Ziegigkeit gehandelt hätte. Aber die Eule, die als Dolmetsch die auf Englisch gesungenen Texte der Ziegen verdeutschte, belehrte sie, dass das die in Zigerien übliche Form der allgemeinen Eulichkeit wäre und dass dieser Abend wieder ein schöner Beweis für die Kraft des allgemeinen eulichen Gedankens wäre. Nun kam den Katzen die ganze Angelegenheit allgemein katzig vor. Und sie waren von der Internationalität der allgemeinen Eulichkeit vollkommen überzeugt. Nach dem Vortrage wurden diejenigen, die alle Sünde abtun und zur allgemeinen Eulichkeit sich offen bekennen wollten, aufgefordert, sich zu melden. Da meldeten sich die drei Katzen. Bin auch Eulen, sehr Eulen, ja, ja. Will aber nicht mehr Eulen sein, bin schon zu lang Eulen gewesen. Will auch nicht mehr Eulen sein, bin auch schon zu lang Eulen gewesen. Ja, mit dir da. Mit dir da auch. Bin nicht mehr Eulen, ja. Bin nicht mehr Eulen auch. Ja, ja. Ja, ja auch. Doch wer einmal Eulen war, der wird Eulen bleiben immer. Ja. Ja, ja. An das Proletariat Berlins. Durchgangsverkehr. Die Kohlennot ist groß. Spart Gas- und Fahrkartenpreise. Übergangsverkehr. Fundsachen werden ersucht, die Bekanntmachung an der Leine zu führen. Hunde sind an den Bahnhofsbeamten zu versteuern. Schalterverwaltung im Krankenhaus. Nichtraucher unverwüstlich. Dieser Platz ist für die ungehinderten Hunde abzugeben. Jeder Handel ist unbefugten Zahnpasta, auch der Schleichhandel. Juwelen sind untersagt und an der Weiterfahrt ausgeschlossen. Ungeschützte Hutnadeln müssen in den Mittelgang treten. Nicht in den fahrenden Genossen springen, wenn der Zug hält. Nicht öffnen, bevor der Zug fährt, zur Pflege der Zähne. Das ist der Kardinalfehler unserer Politik. Wo ist denn Ihr hübsches Merz ist Weltanschauung. Sein Wesen ist absolute Unbefangenheit, vollständige Unvoreingenommenheit. Darauf beruht die Art, im Sinne von Merz zu schaffen. In keinem Augenblick des Schaffens gibt es für den Künstler Hemmungen, Vorurteile. In jedem Stadium vor der Vollendung ist das Werk für den Künstler nur Material für die nächste Stufe der Gestaltung. Nie ist ein bestimmtes Ziel erstrebt, außer der Konsequenz des Gestaltens an sich. Das Material ist bestimmt, hat Gesetze, hat Vorschriften für den Künstler, das Ziel nicht. Die Konsequenz beaufsichtigt das Schaffen. Entscheidend bei Beurteilung der Qualität eines Werkes ist der Grad der erzielten Konsequenz im Schaffen. Ist der Künstler zu größerer Konsequenz fähig, so hat er auch die Pflicht dazu. Unfähigkeit entschuldigt nicht, denn ein Mindestmaß von Können ist für jeden Künstler notwendig. Nach der inneren Konsequenz seines Kollegen zu arbeiten, heißt Imitation. Imitatoren glauben es ebenso gut zu machen wie das kopierte Original. Nur fehlt ihnen das, worauf es allein ankommt. Das Schöpfertum, die elementare Kraft, mit der der originelle Künstler schafft. Das Publikum fürchtet nichts so sehr wie elementare Kraft, die es stets wittert. Denn elementare Kraft kann die Ruhe des Publikums stören. Elementare Kraft pflegt man gefangen zu setzen oder zu vernichten. Wohltätig ist des Feuers Kraft, wenn sie der Mensch bezähmt, bewacht. Doch furchtbar wird die Himmelsmacht, wenn sie der Fessel sich entrafft. Einhertritt auf der eigenen Spur, die freie Tochter der Natur. Darum wurde Christus gekreuzigt, Galilei gefoltert. Das Publikum bewertet den Imitator höher als das Original, weil es mit feinem Instinkt die Abwesenheit alles Elementaren erkennt. An der Kraft der Ablehnung, an der Größe der Empörung des Publikums erkennt der Künstler die elementare Kraft seiner Werke. An dem Grade der Zuneigung eines großen Publikums zu einem Künstler erkennt der Kluge den Grad der Imitation in den Werken dieses Künstlers. Der absolute Imitator, der Kitscher, hat die meisten Freunde beim Publikum. Bei seinen Werken fühlt das große Publikum sich so heimisch, so zu Hause, so unter sich. Es fühlt sich zufrieden. Statt des Imitators schlägt es lieber die elementare Kraft tot. Kreuzige, kreuzige. Doch das ist Täuschung. Denn es kann zwar den Künstler, nicht die Kraft totschlagen. Elementare Kraft tritt nie vereinzelt auf. Sie wächst aus der Zeit hier und da. Schlagt ihr den einen tot, so leben noch 100. Merz ist Konsequenz. Merz bedeutet Beziehungen schaffen. Am liebsten zwischen allen Dingen der Welt. Schmidtlied. Und wenn die Welten untergehen, so bleibt die Welle doch bestehen. Das Radio erzählt euch allen, was immer Neues vorgefallen. Und funk ich hier ins Mikrofon, hört man im Weltall jeden Ton. Und bis in die Unendlichkeit erfährt man jede Neuigkeit. Wir funken bis zum Untergang ins Weltall, kilometerlang. Das I-Gedicht. Rauf, runter, rauf, Pünktchen drauf. This is your vinyl magazine and your vinyl warning. Various radio in dog, water, so tres, och fantasy, last. Fünf, vier, drei, zwei, eins, Wand. Wand. Wand. Wand. Wand. Wand. Wand. Wand. Wand. Wand. Wand. Wand. Wand. Wende! Wende! Wende! Wende! Wende! Wende! Wand! Wand! Wand! Wand! Wand! Wand! Wand! Wand! Wand! Wand! Wand! Wand! Wand! Wand! Das war eine Tonbandaufzeichnung von Matthias Hönkel, der sich als professioneller Schlachtenbummler mit einem alten Kassettenrekorder in der Nacht vom 12. Juni in Kreuzberg herumgetrieben hat. Wir besorgten uns die Bänder eines achtstündigen Besäufnisses mit Fritz Balthaus und Thomas Kapielski. Sie sind zwar nicht sendefähig, aber abgetippt. Wir lesen jetzt einfach ein paar Geschichten daraus vor. Zum Beispiel Kapielski über Petersen. Das Schönste an der ganzen Galerie ist das Volk, was da ständig durch den Laden läuft. Der Petersen sitzt da mit seinem dicken Bauch und sagt immer erstmal, was willst du denn trinken? Und dann sitzt da noch ein Typ, der heißt Oskar Huth. Er war Schauspieler und kann gut rezitieren. Das ist einer der Typen in Berlin. Von Beruf ist er Klavierstimmer. Er verkehrt da auch. Sieht aus wie ein Greis, wie 70. Ich habe dann erfahren, dass er aber erst 50 oder so ist. Völlig verlebt, hat immer so ledierte Stellen, weil er säuft wie ein Arsch. Hagen und dünn ist er und schleicht wehleidig durch die Räume. Er sieht gar nicht aus wie ein Säufer. Und dann hat er oft eine Hand verbunden und stöhnt, wie soll ich denn jetzt Klavier stimmen? Wenn bei Petersen Feierabend ist, gehen immer alle noch zu Höker. Das sind auch irre Typen. Früher war das eine Ansteigerkneipe. Und dann gibt es da noch die Typierte hinter der Theke, die das da alles verachtet. Aber sie huscht immer so rum mit ihrer Kittelschürze. Und neulich habe ich sie zum ersten Mal zum Strahlen gebracht. Und zwar war meine Frage, wir hatten gerade über alte Längenmaße diskutiert und ich hatte zuvor mit Mühe die preußische Meile recherchiert. Und zwar wegen eines Textes von Christian von Massenbach, der an der Schlacht bei Jena und Auerstedt teilgenommen hatte. Mit Karten und ganz genau eingezeichnet, da wusste man exakt, hier stand die napoleonische Artillerie, die Sechsfünder. Das habe ich alles studiert in meiner Leseküche zu Hause. Und die Dupierte nun, die habe ich gefragt, Sie müssen doch wissen, was ein Schock und eine Mandel ist. Und da blühte die auf. Die kannte nämlich diese alten, nicht dezimalen Mengenangaben noch. Heute gibt es nur noch das Dutzend. Eine Mandel ist 16 und ein Schock 60. Auf einer Karte waren Schritte eingezeichnet. Was sind Schritte? Und dann ist mir noch aufgefallen, dass es divergierende Umrechnungen von Schritten auf preußische Meilen gab. Und dann konnten die Leute damals sowieso noch nicht von oben gucken. Obwohl Napoleon schon luftgeführte Gefechte kannte. Beinahe jede größere napoleonische Heereseinheit hatte Ballons dabei. Die hatten sie mit jemandem hochgelassen und der hat dann mit Flaggensignalen Meldungen nach unten durchgegeben. Die hatten tolle Namen, Centaur zum Beispiel. Das machte die napoleonische Armee so erfolgreich. Die Mathematik haben sie auch eingeführt bei der Geschossbahnberechnung, die Ballistik. Die preußische Armee hat noch mit Erfahrung gearbeitet. Die französische hat gerechnet. Die Berechnung gab es schon lange, aber sie wurden nie angewandt. Außerdem hatte die napoleonische Armee ein richtiges Management. Bei den Preußen war die militärische Führung ein Recht des Adels. Egal wie fähig sie waren, egal ob einer doof war oder Allüren hatte. Fritz Balthaus fällt dazu noch eine kleine Miniatur zu den Geschossen ein. Und zwar rief gestern Karl-Heinz Eckhardt an und erzählte, dass er kein Kleingeld zum Telefonieren gehabt hatte und deswegen Brötchen kaufen musste. Und da hat er sich halt Brötchen gekauft und in eins reingebissen und dabei ist ihm eine Plombe rausgefallen. So ein kleines Bleigeschoss, das ist eigentlich alles. Da habe ich ihm noch gesagt, hau das doch platt und werf es als Groschen ein, damit die Geschichte eine gewisse Runde kriegt. Und wie kriegen wir jetzt die Runde zur Schmittes-Geschichte? Thomas Schmidt, der ist für mich ganz wichtig. Thomas Schmidt ist die Rehabilitation des Bastlers und Tüftlers. Jahrelang hat er am Savigny-Platz rumgesessen und nihilistische Dinger verbreitet. Und jetzt hat er den Hannoveraner Schmitterspreis gekriegt. Angenommen, Kapielski, du hättest die Möglichkeit, eine Botschaft, eine Message über den Sender in die Welt zu geben. Was könnte das für eine sein? Tauben nach Berlin. Ja, und der andere Spruch lautete, nicht nur, dass ich Schinken heiße, nein, auch, dass ich hinke, finde ich scheiße. Apropos Hinken. Als Rudolf Virchow schon stark unter Altersvergesslichkeit litt, ging er einmal mit seinem Assistenten die Straße entlang. Plötzlich fragte er den jungen Mann, schauen Sie mich mal an, hinke ich nicht irgendwie? Da war er am Bordstein entlang gegangen, immer ein Bein auf der Straße. Über Wissenschaftler gibt es viele schöne, wahre Geschichten. Niels Bohr war mal mit einem Freund unterwegs und er fand ein Hufeisen. Er fragte Bohr, ob er an Hufeisen glaube. Natürlich nicht, antwortete Niels Bohr, aber die sollen trotzdem wirken. Zu den Schüttelreimen fällt mir noch ein. Das Drama der Gleichzeitigkeiten, Filippo Tommaso Marinetti. Das 2. März-Radio geht zu Ende. Mit einem Drama der Distanzen, 11 Sekunden Militärmarsch in Rom, 11 Sekunden Tango in Santos, japanische religiöse Musik, 11 Sekunden, 11 Sekunden Landtanz in Varese, 11 Sekunden Boxkampf in New York, 11 Sekunden Straßenleim in Mailand, 11 Sekunden ein neapolitanisches Lied in Rio de Janeiro. Im Hintergrund immer noch Helmut Höge, Sabine Vogel über bzw. mit Thomas Kapielski. Dank an Oskar Pastior, die tödliche Doris, Dieter Küster, Fuzzi-Film, Bernd Rauschenbach, Michael Erlhoff, Kaspar Brecht, Gerhard Rühm, Wolfgang Moorhen, Espress, Die Hamburger Fischertage, Karl Rieha, Helmut Höcke, Sabine Vogel, Thomas Kapielski, Hans-Peter Kuhn, Dirk Appelt, Cordula Ritter, Uwe Müller, Sabine Warmann, Hans Arp, Kurt Schwitters, Philipp Perkins, Roald Wilson, Juliane Rossius, Johannes Schmölling, Charlie Chaplin, am Mikrofon schwieg heute überwiegend Hans Hütt. Telefon 216 4081.